Das für heute im Programmheft vorgesehene Hörspiel Krankfeiern von Walter E. Richards haben wir auf einen späteren Termin verlegt. Anlass dazu gab uns der plötzliche Tod des Hörspieldidaktikers Werner Klose, der am 3. November bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Hans-Werner Klose, Jahrgang 1923, stammte aus Hünern in Niederschlesien. Er war Oberstudienrat am Nordsee-Gymnasium in St. Peter-Ording, schrieb einen Roman und mehrere Erzählungen und wurde bekannt durch Publikationen über Jugendprobleme und Studentenerfahrungen im Hitlerreich. 1958 erschien seine Schrift »Das Hörspiel in der Schule«, auf dem Deutschunterricht noch heute zurückgegriffen wird. 1959 produzierte er zusammen mit Schülern seines Gymnasiums und unter Betreuung des Regisseurs Egon Monk das Hörspiel »Reifeprüfung«. In diesem Spiel geht es weniger um ein schulisches Prüfungsverfahren, als vielmehr um den Versuch, die braune Vergangenheit zu bewältigen. Im Andenken an den Verstorbenen wiederholen wir heute das Stück und rechnen wegen der Programmänderung mit Ihrem Verständnis. Guten Morgen. Morgen. Bitte nehmen Sie Platz. Ich möchte vorweg noch einmal allen danken, die in diesem Sommer trotz bevorstehender Prüfung zusätzlich Arbeit geleistet haben. Wohl jeder hat gespürt, dass dieses alte Spiel um Antigone noch immer ein Gleichnis für Größe und Elend des Menschen ist. Ich danke allen, die mitgespielt haben. Ab heute haben wir nun an die harten Tatsachen des Examens zu denken. Ja, Sie stöhnen, aber es ist besser, sich rechtzeitig zu rüsten. Ich habe die Prüfungsordnung mitgebracht. Bitte notieren Sie die Termine. Wir haben jetzt Oktober. Sie müssen sich im Dezember melden. Im Januar schreiben Sie die Arbeiten. Mündlich werden Sie etwa im März geprüft werden. Ja, was gibt's, Uwe? Weiß man, in welchen Fächern man drankommt? Ihre Sorgen sind verständlich, aber verfrüht. Näher liegt uns zunächst einmal die amtliche Meldung zur Prüfung. Ich lese Ihnen die Anweisung wörtlich vor. Die Reifeprüfung soll als organischer Abschluss der erzieherischen und unterrichtlichen Arbeit des Gymnasiums zeigen, ob der Schüler das in den Lehrplanrichtlinien gesetzte Ziel erreicht hat. Die Meldung zur Hauptprüfung ist an den Kultusminister zu richten und bei dem Direktor der Schule einzureichen. Der Meldung fügt jeder Schüler ein Lichtbild und einen Lebenslauf bei, der den Bildungsgang einschließt. Bildungsirrgang. Na, dann werden Sie viel zu schreiben haben, lieber Klaus. Ja, Uwe? Das kann man doch kurz machen, so eine halbe Seite. Na, dann nehmen Sie doch gleich eine Karteikarte. Nein, nein, meine Damen und Herren. Schreiben Sie bitte mehr als die dürftigen Daten. Aber gibt es nicht so eine Art Muster dafür? Von Mustern und Musterknaben halte ich wenig, Uwe. Oder leben Sie Ihr Leben nach einem Schema? Über Einzelheiten sprechen wir noch. Heute möchte ich Ihnen nur empfehlen, über die 19 Jahre Ihres Lebens einmal nachzudenken. Erst dann hat dieser Begriff Reifeprüfung für Sie einen Sinn. Jeder von uns wächst reifend weiter, nicht nur in der Jugend, nicht nur in der Schule. Wenn Sie sich dieses Vorgangs bewusst werden, haben Sie den Stoff für Ihren Lebenslauf. Naja, Pauker, reden um deswegen hochtrabend. Empfehle, über die 19 Jahre Ihres Lebens nachzudenken. Die meisten aus unserer Klasse werden sich innerlich gefragt haben, was da schon Großes rauskommen soll beim Nachdenken über ihre Kindereien. Auch bei mir waren 18,5 Jahre einfach Gedankenlosigkeit. Man nahm alles selbstverständlich. Aber dann, im letzten halben Jahr, bekam ich plötzlich den großen Schreck. Ich denke mir, das ist der Schreck, durch den man anfängt, Mensch zu werden. Aber ob man sich darüber in einem Aufsatz, in einem sogenannten Bildungsgang, schriftlich auslassen kann? Ich sagte schon, ich lebte ziemlich gedankenlos. Meine Kritik betraf nicht mich selber, immer nur andere, besonders meinen Vater. Vor allen Dingen verstand ich nicht, warum er mich Ostern plötzlich in das Internat nach Wittenbüll brachte. Herrlich, die See. Das müsste man uns geboten haben, als wir so jung waren. Na, Junge, sagst ja gar nichts. Wozu reden? Du machst es dir und mir schwer, Guido. Ich verstehe dich nicht, Vater. Warum soll ich die Schule wechseln im letzten Jahr und ohne Grund? Ich habe meine Gründe. Ja, du. Aber ich soll durchs Abitur. Du bist begabt und genügend vorbereitet. Jeder an deiner Stelle wäre begeistert. Sommer an der See, eine moderne und interessante Schule, neue Freunde, Bekannte. Ach, mach mir nichts vor. Du weißt, dass mich die Leute anöden. Du bist komisch, Junge. Höchste Zeit, dass du unter Menschen kommst. Vielleicht waren wir seit Mutters Tod zu viel allein. Vater, ganz ehrlich, warum schickst du mich weg? Gott, darüber haben wir doch nur oft genug gesprochen. Ich muss mal raus aus der Kleinstadt, ich muss in einen Großbetrieb und da muss ich im Außendienst anfangen. Und? Was hat das mit mir zu tun? Ich kann dich vorm Abitur nicht einfach allein lassen. Du brauchst deine Ordnung. Aber ein Jahr später werde ich sowieso zum Studium weggehen. Da muss ich auch allein fertig werden. Das ist doch was ganz anderes. Jedenfalls, ich halte es für besser, wenn wir nicht mehr drüber reden. Meine Entscheidung ist gefallen. Meine auch. Wieso? Wie meinst du das? Vater, vielleicht würde ich freiwillig mit dir hierher gehen, wenn ich dir glauben könnte, aber ich glaube dir nicht. Gott, Junge, nun quäl du mich nicht auch noch. Auch? Ich weiß, dass du Sorgen hast, aber du vertraust mir nicht, sondern schickst mich einfach weg. Guido, es gibt Sachen, die kann man nur mit sich allein ausmachen. Wenn ich dasselbe sagte, könnten wir überhaupt nicht mehr miteinander reden. Ach, Unsinn. Du bist noch jung. Du brauchst Halt und Vorbild. Solange ich dir vertrauen konnte, warst du mein Vorbild. Vielleicht wirst du später einsehen, dass ich nur dein Bestes wollte. Ach, du redest wie ein Lehrer. Ach Gott, Junge, du regst mich aber auf. Na, so schön. Wenn du glaubst, dass du hier ruhiger schlafen wirst, wenn ich dir offen sage, warum ich dich in diese Internatsschule schicke. Meinetwegen. Dann sieh zu, wie du mit der Wahrheit fertig wirst. Aber vergiss nicht, du hast es selber gewollt. Und nun kam eine Sache, auf die ich verdammt wenig gefasst war. Was er erzählte, hatte ich so ähnlich in Zeitungen und Büchern gelesen. Und auch in Geschichte lernten wir, wie damals alle mit rabiaten Methoden, mit KZ und Aufhängen und Erschießen, von Hitler und seinen Leuten vergewaltigt wurden. Und dass nur Verbrecher mitgemacht haben. Die Anständigen waren Widerstandskämpfer. Und jetzt auf einmal erfahre ich, dass mein eigener Vater, sogar in den letzten Tagen des Krieges, als dieser Kerl schon im Betonbunker saß und nachdachte, wie er sich umbringen sollte... Junge, du musst bedenken, ich war Offizier, aktiv. Es gab die Pflicht und es gab den Fahneneid. Nun sag doch was. Was soll ich denn sagen? In meine Lage sollst du dich denken. Ein Pionierkommandeur erhält den Befehl, die Brücken, über die der Vormarsch der Amerikaner geht... zu sprengen. Ausgerechnet einer kleinen Feldsteinbrücke über einen Bach muss die Schwanerei passieren. Ein alter Bauer versucht, die Sprengung zu verhindern. Weißt du, heute sieht man das natürlich alles anders. Da steht keiner mehr so drin wie damals. Kann mich nicht einmal mehr an die Brücke erinnern. Aber sie haben herausgefunden, dass ich die Sprengung befohlen hatte. Und den Bauern verurteilt und erschossen? Nein, natürlich nicht. Das waren andere. Und du? Du warst dabei? Versteh doch, Junge, ich hatte den Auftrag, die Sprengung durchzuführen. Schließlich war ich doch Offizier. Aber du hast doch eben gesagt, dass schon alles vorbei war. Und gerade du hättest doch als Offizier etwas für den alten Mann tun müssen. Du hattest doch die Verantwortung. Junge, ich habe dir doch erklärt, ich soll vernommen werden. Mehr weiß ich nicht. Ich weiß wirklich nicht mehr. Du kennst doch das Klatschnest, in dem wir leben. Der Prozess wird durch alle Zeitungen gehen, vielleicht auch unser Name. Ich will nicht, dass sie dir nachreden in der Schule und überall. Deshalb hätte ich dir am liebsten gar nichts gesagt. Ach so, du wolltest mich abschieben. Aber jetzt will ich dir mal was sagen. Du möchtest dein schlechtes Gewissen vor mir verstecken. Du wolltest mich loswerden. Junge, ich verbitte mir diesen Ton. Ich habe dir erklärt, dass ich heute ganz anders darüber denke. Aber an dieser Stelle hörte ich ihn nur noch von Weitem. Ich war ihm davongelaufen. Als ich ihn dann vom Heim wieder sah, war Herr Kallmann dabei, der Heimleiter. So konnten wir über die Sache nicht mehr reden. Guido, es tut mir leid, dass wir nicht zu Ende gesprochen haben. Es wäre vielleicht für dich und auch für mich besser gewesen. Aber ob man über diese Sachen jemals zu Ende sprechen kann. Außerdem, ich sehe es dir an, dass du nicht willst. Wiedersehen, Guido. Wiedersehen. Kommen Sie, Guido. Ich bringe Sie in Ihr Zimmer. Hören Sie sich das an, unsere lieben Tatjana, mit denen werden Sie noch zu tun haben. Für die heiße ich nicht Kallmann, sondern Teddy. Spitzname Teddy. Hier ist Ihr Zimmer. Wenn es sein muss, rein mit dir. Herein! Dreh den Kasten ab! Sie sind der Kallmann, oh Verzeihung. Hatte gar nicht gemerkt, dass noch was drin ist. Ich kann mich immer besser konzentrieren, wenn es Lärm macht. Na, lasst euch nicht stören. Ja, eure Bude ist eine interessante Kreuzung zwischen einem Papierladen und dem Vogelhaus im Zoo. Arbeitest du an der Schülerzeitung, Klaus? Machst du sie wieder ganz allein? Wenn das kein Vorwurf sein soll, ja. Na, du übernimmst dich, mein Lieber. Wenn aber niemand hier Ideen hat, Initiative und Zivilcourage und Esprit und Stil, werden doch alle zu Opportunisten und Konformisten so kurz vom Abi. Entsetzlich. Da kippt der Kerl seinen ganzen Bauchladen mit Fremdwörtern in die Bude. Und sowas soll Reife geprüft werden und das Abitur versuchen. Darf ich die Herren bekannt machen? Guido Jurek, Neuenheim und Schule. Guten Tag. Und der Jüngling dort im Papiergewühl ist Klaus Melgas, Präsident der Schülermitverwaltung, Chefredakteur der Schülerzeitung Posaune und Autor zahlreicher ungedruckter Werke. Im Nebenberuf Primaner. Sozusagen ein deutscher Kulturmanager in Statu Nascendi. Großartig, hätte von mir sein können, Herr Kallmann. So gut war das. Oh, vielen Dank. Ja, und das ist Uwe Mommsen. Was im Zimmer die Posaune noch an Raum übrig lässt, hat er mit seinen Piepsern vollgepackt. Vögel fotografiert und präpariert, Vögel gerahmt und in Alben, Vögel ganz und in Teilen, Vögel tot oder lebendig, die Welt als Vogelhaus sozusagen. Wäre gar nicht die schlechteste. Friedlich, friedlich. Uwe, komm, wollen wir uns wieder vertragen. Also dann helft Guido, dass er sich gut einlebt. Bis später. Ich komme nachher nachfragen, wie es ihm geht. Teddy ist prima, ein Brummkopf, aber schwer in Ordnung. Ich komme immer mit einer Stinkwut im Bauhaus den Ferien zurück. Aber Teddy sehen und man ist wieder zu Hause. Naja, wo kann ich meine Sachen lassen? Augenblick, Guido. Wir machen dir für deine Sachen Platz. So, hast du schon mal an einer Schülerzeitung mitgebastelt? Fehlanzeige. Mir ist euer Laden hier wurscht egal. Danke, das war deutlich. Hoffentlich gibt der Frühling deinem Innenleben etwas Aufwind. Ach, lass ihn doch. Du weißt selbst, dass jeder neue vernagelt hier ankommt. Herr Dammer, hier nur. Euer Wachhaus ist ein Feindal. Ah, Peter-Dienst. Wenn Peter Dienst hat, dann spurt der Laden. Peter ist unser Klassensprecher. Der erste Anruck reicht mir. Kasernen auf. Die drei oberen Fächer sind für dich, das linke Board für die Bücher. Die Mappe und die Rollen, kann man die auf dem Boden abstellen? Nein, die brauche ich. Malst du? Manchmal. Hallo, ein Künstler. Da hat er die empfindlichen Nerven. Übrigens, als ich vor 4 Jahren nach Wittenbüll kam, war ich genauso wütend wie du. Ich bin nicht wütend. Mir ist bloß alles egal. Auch ihr, damit ihr es wisst. Donnerwetter. Dich hat's aber, Donnerwetter. Ja, mich hat es wirklich. Blödes Gefühl, wenn einem plötzlich alles im Halse stecken bleibt. Wenn man die Luft rundherum nicht mehr atmen möchte, weil sie einem so widerwärtig ist. Wenn man kein Gesicht mehr sehen mag, wenn man alle für Schweinhunde hält. Und dabei muss man mitten in einer riesigen Horde existieren. Am elendsten ist einem, wenn der Gong zum Essen schlägt und das große Gewühl anfängt. Mahlzeit, Herren. Los, gib was zu fressen. Guido, du kannst an meinem Tisch sitzen. Wir Primaner sind als Hüter des Anstands eingeteilt, damit den Tertianer nicht die Erbsen vom Messer kullern. Die Raubtiere drängen zur Fütterung. Sie werden nicht beißen. Vorsicht, anfangs werden sie dich auf die Schippe nehmen, wenn du Dienst hast. Der jetzige Jahrgang ist besonders verrückt. Aber wer mit Harry Schlesok fertig wird, wird auch mit den anderen fertig. Ja, Schlesok ist gefährlich. Alter Knochen, aber noch in Sekunde und Häuptling aller Tertianer. Ziemlich fiese Type. Los, komm, Guido, mach kein Gesicht. Das gibt sich mit der Zeit. Wir kennen es alle. Feierabend, meine Herren. Morgen beginnt unser letztes Schuljahr. So die Götter und der Oberschulrat wollen. Sind die völlig verrückt da auf dem Flur? Mensch, Guido, dass sogar du mal etwas hörst und sagst. Die lieben Kleinen sind noch in Ferienstimmung. Und Bolke hat seinen ersten Alleindienst. Mit Bolke machen sie, was sie wollen. Wer ist Bolke? Ein neuer Erzieher. Wer ihn sieht, muss schon lachen. Ein Glück, dass Peter Tagesdienst hat. Da pfeift er schon. Bei Peter spuren die Burschen manchmal besser als bei Teddy. Der arme Teddy hat selber 4 Söhne zwischen Quinta und Sekunda bei uns. Und einer steht in meinem Klassenbuch. Letzte Warnung! Entweder ihr haut euch in die Kohlen oder ihr legt eine Nachtschicht für lateinische Grammatik ein. Junge, Junge, die machen den armen Bolke zur Minna. Guten Abend, Guido. Ich habe deinen Namen schon auf der Liste. Du machst vorläufig keinen Dienst und siehst dir den Betrieb erstmal an. Natürlich teile ich dich nicht mit Bolke ein. Das ist ein schwieriger Fall, das schaffst du noch nicht. Ist der Bolke denn wirklich so dämlich? Dämlich nicht, aber tierisch ernst. Das ist beinahe schlimmer. Da kriegt er von 6er bis Sekunda kein Bein an Deck. Warum sowas ausgerechnet Lehrer wird, möchte ich wissen. Aber dass so ein ausgemachter Lump wie Schlesock noch Schüler sein darf, ist noch unverständlicher. Luxusverwahrlosung nennt man das heute, wenn reicher Leute Kinder nichts taugen. Der bringt uns das Heim ganz durcheinander. Sollen die Pauker doch sehen, wie sie mit dem Sekundaner fertig werden. Dafür werden sie ja bezahlt. Guido, du bist neu hier und ich glaube, das siehst du falsch. Wenn wir Primaner nicht mitmachen, bauen die Erwachsenen einen Apparat auf, in dem wir nur ihre Objekte sind. Siehst du, Guido? Jetzt wirst du moralisch aufgerüstet. Bin gerade in Stimmung dafür. Friedlich, sagt Daddy, friedlich. Wir wollen uns alle wieder vertragen. Armer Wolke, die machen den großen Bahnhof. Ich muss raus und helfen. Mensch, das klappt immer besser. Sind ganz gut, was? Macht dieser Peter sich immer so wichtig? Mensch, du regst mich langsam auf. Kommst neu hierher, hast keinen Schimmer und ödest am ersten Tag ohne Pause. Zieh doch Leine, wenn wir dir nicht passen. Bei euch gibt's scheinbar nur Erzieher. Wollt ihr alle Pauker werden? Friedlich, Kinder, ihr zankt euch schon wieder. Warte doch ab, Guido, man muss sich einfügen. Einfügen, Dienst, Ordnung, Hände an die Hosennaht. Menschenskinder, was seid ihr schlapp, aber bitte ohne mich. Sei doch nicht so bockig, Guido. Als ich herkam, habe ich manchmal im Bett geheult, wenn die anderen schliefen. Heimweh? Nee, ist bei mir nicht dran. Ich war erst 15. Meine Mutter hat immer nur schuften müssen, bis die Drogerie stand. Und da war ich viel allein. Mir ist hier erst klar geworden, dass ich allein war. Mein Vater ist tot. Gefallen im Kuban-Brückenkopf. Bei mir ist es umgekehrt. Mutter ist tot. Bist du deshalb hier? Nein, sie ist schon lange tot und ich war immer bei Vater. Plötzlich nahm er mich aus der Schule, aus beruflichen Gründen, sagt er. Und du? Glaubst ihn nicht. Du riechst den Braten. Klarer Fall, bei mir zu Hause war es ähnlich. Mein Alter hatte eine Freundin und da fing das Theater an. Jeden Abend. Du Schwein. Halt, Guido, Klaus, seid ihr verrückt geworden, euch am ersten Abend zu kloppen? Klaßmann, ich habe meine Erfahrung. Was die Alten sich einbrocken, das brocken sie alle mal auch uns ein. Ich kam schon als Quartaner hier nach Wittenböll. Meine Eltern waren zartfühlend genug, mich dem häuslichen Ärger noch vor der Scheidung zu entziehen. Aber es hat mir auch noch gereicht. Ach, hört auf. Mein Bedarf an Sentimentalitäten ist gedeckt. Ich will pennen. Morgen beginnt der Endspurt zum Abi. Nacht allerseits. Und schnarch nicht wieder so, Klaus. Nacht. Nacht. Tja, das war der erste Tag. Sie merkten rasch, dass ich in Ruhe gelassen werden wollte. Ich blieb allein, mein Einzelgänger. Nur in einem Punkt machte ich keine Schwierigkeiten. Wenn ich von meinem Vater loskommen wollte, und ich wollte von ihm los, dann musste ich das Abi haben. Darum strengte ich mich an. Teddy, der Heimleiter, wusste mich nicht recht zu nehmen. Er konnte wohl besser mit Tatjana als mit uns fertig werden. Aber Rete, unser Klassenlehrer, war ein anderer Fall. Wir hatten einen Aufsatz geschrieben. Thema, das Wesen des tragischen Konflikts dargestellt an der Antigone des Sophokles. Rete kam, Heft unterm Arm, in die Klasse. Er haute die Hefte aufs Pult, ging zum Fenster und drehte uns den Rücken zu. Und das macht er immer, wenn er was Peinliches sagen muss. Wir waren in solchen Fällen sehr gespannt, was kommen würde. Das Thema ist im Sinne vieler Gespräche, die wir bei der Lektüre der Tragödie führten, von nahezu allen mit ähnlichen Ergebnissen bearbeitet worden. Peter fand die beste Formulierung. Lesen Sie doch bitte den Schluss Ihres Aufsatzes vor. Hier ist Ihr Heft. Sophokles schuf diese Tragödie im Zerfall der griechischen Welt. Antigone bestattet den Bruder, weil sie menschlich handelt und als liebende Schwester zugleich das Sittengesetz erfüllt. Dieses Gesetz aber kommt von den Göttern. Antigone wird zwischen den Anspruch des Staates und den Ruf der Götter gestellt. Als König Kreon sie um der staatlichen Ordnung willen töten lässt, stehen die Götter gegen ihn auf und stellen ihre größere Ordnung wieder her. In Antigone erfahren wir also nicht nur menschliche Konflikte, sondern die uralte Spannung zwischen Gott und Welt. Danke, bis hierher. Aber passen Sie auf. Ein einziger Aufsatz schließt anders. Sein Verfasser sah die Probleme des Spiels wohl richtig, aber... Ja, Guido, ich bin bereit, Ihre Auffassung sinngemäß wiederzugeben, wenn Sie nicht vorlesen wollen. Warum denn nicht? Ich mache mir nichts draus. Hier haben Sie Ihr Heft. Bitte, fangen Sie an. Diese Tragödie wirkt sehr unzeitgemäß. Antigones Verhalten ist weltfremd und naiv. Realistisch ist allein Kreon gezeichnet. Diese Kreons behaupten sich immer, damals wie heute, bis zu ihrem letzten Augenblick. Solange sie leben, sitzen sie an den Hebeln der Macht und wer nicht untergehen will, hält sich möglichst aus ihrem Spiel heraus. Man muss sich ganz allein durchbeißen. Wer sich mit den Machthabern einlässt oder sie sogar herausfordert, muss scheitern. Sein Opfer ist völlig sinnlos und er muss sein Leben lang sich selber und andere belügen. Bleiben wir sachlich. Klaus, Sie haben sich zuerst gemeldet. Mir ist auch ziemlich viel wurscht. Aber mit so einer Auffassung vom Leben kann man sich gleich in den nächsten Ascheimer packen. Das ist Nihilismus, und zwar ein stupider. Ich habe gefürchtet, dass Ihre Antwort nicht der Sache, sondern dem Schreiber gelten könnte. Jargon dürfen Sie auf Ihren Buden reden, nicht hier. Ja, Peter? Klaus hat zu scharf geantwortet. Aber Guido, Schlussbemerkung ist doch rein persönlich. Das klingt wie ein Glaubensbekenntnis, vielmehr wie ein Bekenntnis zum Unglauben. Und außerdem, was soll man nun machen? Mit nichts machen ist aber auch nichts getan. Ich halte mich an die Tatsachen. Als wir Kinder waren, hat sich die halbe Welt jahrelang totgeschlagen, weil die Kreons es wollten. Für die angebliche Ordnung, für die angebliche Freiheit, für dies und für das. Man hat den Kreons geschworen, hat gehorcht, hat vergast, erschlagen, gehängt und erschossen. Was hat denn das mit der Antigone zu tun? Halt, meine Herren. Ich mache einen Vorschlag. Wir spielen das Stück, und zwar am Ende dieses Sommers. Wir führen es auf. Dann erfahren wir vielleicht, was Sophokles gemeint hat. Wie denken Sie darüber? Dr. Rethe überrumpelte uns alle, auch mich. Plötzlich hatte ich sogar zugestimmt, die Rolle Kreons zu übernehmen. Aber ich nahm mir vor, so zu spielen, dass meine Auffassung der Rolle überzeugen sollte. Übrigens schrieb Vater mehrfach. Ich antwortete nicht. Immer noch lebte ich bloß für mich und kannte außer meinen Klassenkameraden andere Schüler überhaupt nicht. Ende Mai oder Anfang Juni hatte ich wieder einmal Tagesdienst. Abends ging ich durch das Haus und schaltete die Nachtbeleuchtung ein. Da hörte ich im Treppenflur ein Geräusch. Halt! Ruhe! Was soll der Blödsinn? Wenn irgendein Pauker euch hört, seid ihr geliefert. Drückt ihn zur Seite und dann in die Stuben. Los! Ihr Idioten, als ob ich etwas tun wollte. Du, geh die Hand weg, sonst knallst. Na, warte, Börsche, kommst du mir so, dann... lass mich los! Au! Die Kröte beißt. Dann muss ich dich krumm legen, mein Kleiner. Ah, au, das tut weh! Au! Hanni, Hanni, hilf mir doch! Schrei nicht zu Otto. Guido, gib den Kleinen frei. Was geht das dich an? Mach, dass du verschwindest. Otto steht unter meinem Schutz. Er gehört zu meinen Leuten. Und du wirst mir keinen Ärger machen, Guido Jurek. Woher weißt du meinen Namen? Na, hör mal. Der steht am schwarzen Brett. Und außerdem bist du lange genug im Heim. Für die Neuen interessiert man sich doch schließlich. Danke bestens. Auf dein Interesse kann ich verzichten. Wer bist du denn? Mich kennt hier jeder. Och, mach dich nicht wichtig. Hast du vom James Johnny Club gehört? Nein. Ich bin der Chef. Mein Kompliment. Unsere Band kennst du doch. Wäre mir lieber, du dirst einen Namen. Ich mach das Schlagzeug. Lass den Quatsch und sag mir deinen Namen. Wenn der Herr gestatten, Harry Schlesock. Ach. Wusste doch, dass du von mir gehört hast. War nicht schmeichelhaft. Auch ein schlechter Ruf verpflichtet. Ach, Schluss mit den Faxen, ich muss dich in den Kleinen hier melden. Feier Betze! Ruhig, Otto. Guido Jurek wird keinen verpfeifen. Du quasselst wie in billigen Krimis. Ich würde nie einen verpfeifen. Andern den Spaß verderben und Handlanger für die Pauker spielen? Pfui, Deibel. Du magst doch den Saftladen hier sowieso nicht. Kommst du denn darauf? Was geht dich das an? Ich habe dich lange genug beschatten lassen. Ich kenne dich. Ach, red nicht so geschwollen. Ich habe Dienst und muss euch melden. Das wäre ziemlich unklug von dir. Jeder macht mal eine krumme Tour. Und dann ist es gut, wenn man Freunde hat. Verstehst du? Hau bloß ab, aber schnell. In Ordnung. Wusste doch, dass man mit dir reden kann. Wirst du ihn melden? Peter, Mensch, bin ich erschrocken. Was machst du denn hier unten? Ich hatte noch zu arbeiten, im Lesezimmer. Da hörte ich Lärm. Als ich in die Halle kam, waren die anderen schon weg. Welche anderen? Das weißt du doch, die Tatjana. Nur Harry war noch da. Du hast alles gehört? Spionierst du? Unsinn, Guido. Ich habe dir doch erklärt... Hör auf! Deinen Typ kenne ich. Peter Heim, der Musterknabe. Überall dabei, schlimmer als die Pauker. Du willst wohl noch vor dem Abi den Boss und den Direx gleichzeitig spielen, was? Sag mal, hast du nicht alle Tassen im Schrank? Jedenfalls werde ich nichts melden. Jetzt gerade nicht. Du kannst mich ja verpfeifen. Verpfeifen? Lern Schlesopf-Jargon schnell. Guido, das ist doch alles Quatsch. Was habe ich dir denn getan? Kaum 6 Wochen bist du hier und willst dich mit allen querlegen. Aber du liegst immer richtig, wie? Du spurst. Dich und den Laden habe ich hier längst durchschaut. Und du provozierst bei jeder Gelegenheit. Ist das etwa besser? Von mir aus, mach, was du willst. Aber was Schlesock treibt, geht uns alle an. Mich nicht. Du hast doch eben erlebt, dass Schlesock ein Lump ist. Schlesock verdirbt alle. Ich bin kein Kindermädchen hier, merkt ihr das? Dir liegt es besser, den Schulmeister zu spielen. Aber du hast Dienst. Dienst, dein Lieblingswort, ich weiß. Aber weil ich Dienst habe, geht es dich einen Dreck an, was ich mache. Und wenn du dein Gesicht nicht gleich aus meiner Nähe nimmst... Hast du Lust, dich zu prügeln? Mann, du bist ja völlig durchgedreht. Besser ich gehe, damit du nicht noch mehr Ärger kriegst. Rührend von dir, Peter. Wirklich rührend, du Musterknabe. Wir schlugen uns nicht, aber es war aus zwischen uns. Peter stand im Licht, ich im Schatten. Ich wollte aus Trotz im Schatten bleiben. Je näher der Prozesstermin kam, desto weniger selbstsicher wurden Vaters Briefe. Ich schrieb nur, wenn ich was brauchte. Auch mit Rete hatte ich bei den Proben zu Antigone viel Ärger. Zynisch machte ich Kreon zur Karikatur des Gewaltmenschen, weil ich immerzu das Gefühl hatte, ich müsste die anderen herausfordern. Aber Rete jagte mich nicht weg. Teddy kümmerte sich um uns Primaner kaum. Er hatte mit den Kleinen zu tun. Von meiner Klasse wurde ich geschnitten. Nur Uwe redete mit mir. An schönen Tagen im Frühsommer traf ich ihn manchmal, wenn ich am Deich malte. Da saß ich im Windschatten am Leuchtturm. Ich hatte das Vorland, die Dünen und den Karpfenteich als Motive und darüber den Himmel. Einmal kam Uwe von seiner Vogelinsel zurück und rief mich. Hallo! Tag, Guido. Junge, Junge, dass du in solcher Treibhausluft atmen kannst, geschweige denn malen. Wieso? Hier am Leuchtturm weht es immer ein bisschen. Das genügt mir. Was malst du denn? Wolken. Ulkig, wir beide. Dich zieht's nach oben und ich pulle unten nach Würmern und Vogelnestern. Die Möwen scheinen Angst zu haben. Wenn sie sich landwärts flüchten, gibt's meistens Sturm, sagen die Fische. Pack lieber ein und komm mit. Nicht, bevor ich fertig bin. Reichlich kubistisch, dein Himmel. Du solltest dem Klaus mal einen Titel zeichnen. Keinen Strich für diese Penne hier. Ich denke nicht dran. Aber du hast dich doch ganz gut eingelebt. Und in 3 Wochen gibt's Sommerferien. Fährst du nach Hause? Nach Hause. Na, wenn du nicht nass werden willst, wird's Zeit. Ich gehe. So schnell wie er gekommen war, verschwand Uwe in den Dünen. Und die ersten dicken Tropfen kamen. Da ist ja noch jemand im Vorland. Ein Radfahrer. Auf dem Damm und gegen den Wind. Und ein Mädchen natürlich. Da liegt sie lang. Sie hat sich was getan. Aber wenn ich mit der am Internat aufkreuze, lästert die ganze Bande. Da, jetzt winkt sie. Aber vielleicht meint sie mich gar nicht. Ich kann sie doch nicht liegen lassen. Hey! Du! Hey! Was ist denn los? Ach, ich war am Strand, die Kette ging ab. Ich kam erst gar nicht klar und dann dieses blöde Gewitter. Hab gesehen, wie es sich umgeweht hat. Kann ich dir helfen? Ach, es geht nicht. Ich komme nicht hoch. Hast du dir was getan? Links, ich kann nicht auftreten. Hoffentlich nicht gebrochen. Ah, der Fuß ist geschwollen. Kann aber auch Bluterguss oder Verstauung sein. Ah, shit, jetzt passt's los. Mein Gott. Ah, lass mal, geh schnell vorbei. Hier, ich hab noch die alte Regenhaut. Nimm sie dir über. Und du? Ach, komm auch mit runter. Ich weiß nicht, es wird zu eng für zwei. Doch, das geht schon. Los, komm nur. Willst du nicht deinen Block unter die Plane holen? Er wird ganz nass. Das Zeug ist sowieso hin, nicht so wichtig. Du malst viel, nicht wahr? Es tut mir leid. Wieso? Was denn? Dass du jetzt sitzen musst. Ach so. Na, mal was anderes. Ich sehe sicher wie eine Wasserhexe aus, was? Ach. Du bist immer noch nass. Komm, ich mach noch Platz. Lass nur. Oben geht's, aber unten, da klebt einem das hinterm Hintern fest. Dir auch? Na, weißt du. Ach so, ja. Entschuldige. Sag mal, du bist auch am Donnerstag in der Töpferei. So? Woher weißt du denn das? Hübsch deine Sachen. Nett, dass du mich trösten willst. Nein, ich rede keinen Schmus. Davon verstehe ich was. Ich weiß. Meistens zeichnest du nebenan im Atelier oder bist in der Werkstatt. Ranke hat uns mal ein paar Arbeiten von dir gezeigt. Ach, Ranke. Der hält jeden Sextaner für einen Picasso. Na, ist das nicht sympathisch, wenn ein Lehrer von seinen Schülern so viel erwartet? Ranke und Rede mag ich am liebsten. Rede auch? Aber so ein Tick mit dem Theater. Eben darum, wo du doch den Crayon spielst. Ich spiele bloß, um Rede zu zeigen, dass die Moral von dem Stück total verstaubt ist. Nur Crayon stimmt. Ich spiele die Antigone. Du? Das ist doch Karins Rolle und du bist gar nicht in unserer Klasse. Rede hat umbesetzt. Ach. Dann sehen wir uns also morgen in der Probe. Klar, das heißt... Was ist denn? Na, mein Fuß. Ob das lange dauert... Meistens ist es am nächsten Morgen am schlimmsten. Hoffentlich nicht. Ach, es regnet immer noch. Von mir aus. Mir macht's Spaß. Du bist gut. Weißt du, dass ich nicht einmal deinen Namen weiß? Was? Und du bist seit Ostern hier? Ich wollte mich schon ein paar Mal nach dir erkundigen, weil mir deine Keramiken gefallen haben. Aber... Aber? Aber... Männer sind manchmal albern. Mädchen nie, was? Ja. Du bist Guido Jurek, ich kenne dich ganz gut. So? Woher denn? Von Peter, er hat mir von dir erzählt. Ich bin seine Schwester, Dorisheim. So. Übrigens lässt das Gewitter nach. Muss sehen, wie ich hier rauskomme. Du? Na, wir beide, meinetwegen. Mir ist es jetzt zu langweilig hier. Sag mal, was hast du plötzlich? Du sprichst ganz anders. Was soll ich haben? Nichts. Ich laufe ins Internat zurück und sage dem Boss Bescheid. Er kann dich im Wagen abholen. Gut, dass du gekommen bist. Kann ein Auto über den Deich? Klar, aber es wird etwas dauern. 20 Minuten vielleicht. Macht nichts. Ich weiß ja, dass ich geholt werde. Aber mir ist das sehr unangenehm. Was? Du hast Ärger durch mich. Ach, Quatsch. Was hast du nur? Du bist so anders seit vorhin. Ich wusste nicht, dass Peter eine Schwester bei uns hat. Du weißt überhaupt sehr wenig von anderen Menschen. Peter hat mir erzählt, dass du dich von... Mir wäre es lieber, wenn er sich um seine Sachen kümmerte. Er hat ja nichts weiter gesagt, als dass du dich schwer eingewöhnst. Ihm ging es genauso, als er neu war. Es regnet nicht mehr. Tja, dann gehe ich los. Und vielen Dank, Guido. Ich wollte mir selber nicht zugeben, dass mich die Begegnung mit Doris aufgeregt hatte. Dass ich den anderen nichts davon sagte, war sowieso klar. Übrigens verlor Rete kein Wort über meine eigensinnige Auffassung des Kreon und ließ mich die Rolle spielen, wie ich wollte. Umso fraglicher wurde schon vor den Sommerferien, ob ich die andere Rolle, die ich mir in der Schule angewöhnt hatte, auf die Dauer durchhalten würde. Wie will man kämpfen, wenn sich kein Gegner stellt? Was mit Vaters Prozess war, wusste ich nicht. Er schrieb nicht drüber und Zeitung las ich grundsätzlich nicht. Ich wollte nicht. Doris Fuß wurde schnell besser. Ich sah sie immer bei der Probe, ging ihr aber aus dem Weg. Kurz vor den Ferien kam Teddy Kallmann in unsere Stube. Ich war allein. Na, nicht mit beim Baden, Guido? Ich mag das Gewühle nicht, Herr Kallmann. Ich fahre sowieso nachher mit dem Rad allein zum Strand. Finden Sie das denn richtig, Guido, dass Sie sich so abschließen? Also verstehen Sie mich nicht falsch, mein Lieber, ich will keine Bekenntnisse. Aber ich glaube, Sie könnten sich besser bei uns einleben, wenn Sie nur wollten. Ich bin nicht freiwillig hier. Ja, leider, ich weiß. Übrigens, Ihr Vater hat mir geschrieben. So? Alles? Ich weiß nicht, was Sie unter alles verstehen, Guido. Dann möchte ich Sie noch nicht weiter erklären. Entschuldigen Sie. Das ist mal wieder typisch Jurek. Wieso? Ich meine, nur bestimmte familiäre Sachen sind peinlich, wenn man Fremde damit belämmert. Jedenfalls hat Ihr Vater mir geschrieben, dass ich mit Ihnen reden soll. Jetzt muss ich schon wieder was sagen, was für Sie typisch Jurek ist. Nun? Ich kann solche Beichtgespräche nicht vertragen. Vor allen Dingen nicht, wenn Sie einem aufgezwungen werden. Und wenn mein alter Herr so taktlos war oder so offenherzig, Ihnen Dinge zu schreiben, die... Im Gegenteil, er scheint sogar sehr viel Takt zu haben. Er hat nämlich Geld überwiesen für den Fall, dass Sie in den Ferien nicht nach Hause kommen wollen. Er will Ihnen solche Beichtgespräche wohl ersparen. Ich brauche sein Geld nicht. Sie wollen also doch zu Ihrem Vater? Sie irren sich. Ich habe mir Ferienarbeit gesucht, in Friedrichstadt auf dem Bau. Ich will von keinem abhängig sein. Schade. Ich dachte, Sie könnten sich mit Ihrem Vater aussprechen. Na, da bin ich aber wirklich neugierig, ob er zu Ihnen offenherziger war als zu mir. Aber er muss doch einen halben Roman geschrieben haben. Er hat mir geschrieben, dass ich mit ihm... Ach, das hat ja alles keinen Zweck. Also bitte, Guido, ich habe Ihnen mitgeteilt, dass das Geld für Sie zur Verfügung ist und mehr will ich nicht wissen. Es ist Ihre Sache, wie Sie sich mit Ihrem Vater arrangieren. Die einzige Frage, die mich angeht, ist... warum Sie Ihre Mitschüler und Ihre Lehrer so bekämpfen. Wir haben Ihnen noch nichts getan. Ich bekämpfe niemand. Ich will mir bloß keine Illusionen machen, wie Vater. Ich will mich nur auf mich selbst verlassen. Ich stelle mir so ein Leben reichlich kompliziert vor, Guido. Aber sprechen wir nicht davon. Wer sich nicht helfen lassen will, muss sehen, wie er mit sich zurechtkommt. Ich kam natürlich nicht mit mir zurecht. Ein Glück, dass bald die Ferien anfingen und ich auf meine Baustelle gehen konnte. Die harte Arbeit tat mir ganz gut. Ich schlief fest und dachte kaum nach und niemand kümmerte sich um mich. Oft beneidete ich die jungen Arbeiter. Für die war das Leben eine runde, glatte Sache, wenn sie auf ihrem Motorrad durch die Dörfer donnerten. Am Sonntag ein Mädchen auf dem Sozius. Nach den Ferien holte Dr. Rete seine Spielgruppe scharf wie der Antigone heran. Mir war es lieb, dass es viel zu tun gab. Ich fühlte mich ruhiger. Ich kam mir fast wie eine Art Sieger vor, weil ich die Ferien aus eigener Kraft durchstanden hatte. Gleich nach der zweiten Augustwoche hatte ich Tagesdienst. Es war Mittag, sehr heiß, und ich schlenderte müde durch den unteren Flur. Die Tür zu Kallmanns Wohnung war nur angelehnt. Teddy schließt nie ab. Plötzlich kam Otto Lukius aus der Wohnung heraus. Er sah sich ängstlich nach rechts und links um, entdeckte mich, erschrak und wollte weglaufen. Halt, Otto, warum rennst du denn weg? Was ist denn los? Halt! Was habe ich dir denn getan? Lass mich los! Warum bist du aus Teddys Wohnung geschlichen und ausgerückt? Raus mit der Sprache! Au! Drück nicht so! Ich sollte einen Brief abgeben! Ach, mach mir nichts vor. Du bist aus Angst weggelaufen. Was hast du da an deinem Pullover? Zeig her! Das geht dir nichts an! Lass mich los! Zeig sofort her! Au! Bist du denn wahnsinnig? Hast du das Geld aus Teddys Wohnung? Hast du es etwa gestohlen? Los, rede! Ich habe es genommen, aber ich bringe es sofort in die Wohnung zurück. Niemand ist drin, niemand sieht mich. Es ist keiner zu Hause. Und du verrätst mich nicht, nicht wahr? Bestimmt nicht. Du hast damals auch nicht gepetzt, als du mich mit Harry erwischt hast. Du bist doch in Ordnung, oder nicht? Mensch, Otto, damals war es ganz anders. Damals habt ihr irgendeinen dummen Streich gemacht. Aber heute bist du ein Dieb. Siehst du denn das nicht ein? Aber du musst mir doch helfen, du musst mir doch helfen! Otto, Kerlchen, Warum hast du diesen Riesenblödsinn gemacht? Warum? Mensch, wenn du Geld brauchtest, ich hätte dir was gepumpt. Geschenkt hätte ich dir was. Ich hab doch auf dem Bau genug verdient. Sag doch nichts. Sag bitte nichts. Sag doch nichts. Geh. Bring das Geld in die Wohnung zurück. Ich warte hier so lange. Und dann sprechen wir uns noch. Los, ab. Und nun hatte ich einen Einfall, der mir besonders gescheit vorkam. Mein Gott, wenn ich geahnt hätte, was ich damit anrichte. Aber ich bildete mir ein, man könnte den Jungen bei einer so bedenklichen Sache nicht so billig aus der Zange lassen. Ich fühlte mich verpflichtet, ihm einen Denkzettel zu geben. Also Otto, du glaubst doch nicht im Ernst, dass du so einfach davonkommst. Guido, ich bitte dich. Red nicht drum rum, du hast verdient, dass ich dich melde, also muss ich dich melden. Guido, das machst du doch nicht. Ich möchte nicht mitschuldig werden, wenn dir die Sache zu gut bekommt und du dann eines Tages zum zweiten, zum dritten und zum vierten Mal lange Finger machst. Aber ich habe das Geld doch schon zurückgebracht. Denk doch daran, was mir passiert. Ich fliege aus der Schule. Guido, ich schwöre dir, dass ich das nie wieder mache. Wenn ich mich recht entsinne, kam ich mir noch besonders heroisch vor, dass ich den Jungen so unter Druck setzte und ihn so stehen ließ. Selbstverständlich wollte ich ihn gar nicht melden, das liegt mir nicht. Schon gar nicht bei meinem Verhältnis zur Schule und den Paukern. Aber wenn man einen Menschen so unter Gewalt hat, wenn man ihn seine Macht spüren lassen kann. Jedenfalls fühlte ich mich an diesem Nachmittag so in Form, dass ich zum ersten und einzigen Mal seit unserem Zusammentreffen sogar beschloss, Doris einen Besuch abzustatten. Im Mädchenhaus war sie nicht. Auf den Spazierwegen in den Dünen traf ich sie auch nicht. Da fiel mir ein, dass Donnerstag war. Ich lief hinüber zum Werkhaus und suchte sie im Atelier, in der Tischlerei und in der Schmiede. Ganz hinten lag der Raum für die Keramiker. Da stand sie am Brennofen. Sie freute sich, als ich kam. Aber dann erschrak sie. Wie siehst du denn aus, Guido? Ganz schön Aufregung gehabt. Du kennst auch Otto Lupius in Tatjana. Ja. Er hat gestohlen. Geld aus Karlmanns Wohnung. Das ist nicht wahr. Ich hatte Dienst und habe ihn erwischt. Und was nun? Er ist völlig fertig und sagt, ich soll ihn auch diesmal nicht verraten. Was heißt auch diesmal? Ach, da war kurz nach Ostern eine ähnliche Sache, aber harmloser. Hätte ich Otto damals gemeldet, wäre das vielleicht heute gar nicht passiert. Und nun willst du ihn melden? Ach was, er soll nur eine Weile anständig Angst haben. Mir tut der Kleine leid. Er kann sich alles verbauen durch diese Dummheit. Herr Kallmann! Herr Kallmann! Das ist Peter. Was will er denn von Teddy? Hat hier jemand Herrn Kallmann gesehen? Schrei doch nicht so, wir sind noch nicht taub. Was ist los, Peter? Der Otto Lupius liegt glatt. Selbstmordversuch, hat was geschluckt. Guido. Otto Lupius? Mein Gott. Peter, was ist denn? Sie haben mich gesucht? Otto Lupius hat sich vergiften wollen. Was? Hier liegt er. Otto, ja, wie ist denn das möglich? Otto. Otto. Ich ruf sofort den Arzt. Herr Kallmann, Sie waren mittags nicht da und ich kam nicht dazu, es Ihnen zu melden. Otto hat aus Ihrer Wohnung Geld genommen, aber ich glaube nur so zum Spaß. Zum Spaß? Mein Gott, Guido, sind Sie verrückt? Zum Spaß? Vermutlich hat er sich deshalb was tun wollen. Otto, was hast du geschluckt? Otto, rede doch. Was? So eine Schnapsidee. Ist das Zeugs gefährlich, Herr Kallmann? Ja, ich weiß es nicht. Hoffentlich nicht. Hallo? Kommen Sie schnell, Doktor. Ein Selbstmordversuch. Ein Tatjana hat eine ganze Flasche Haarwasser ausgetrunken. Ja, ich komme sofort. Gut. Ist es schlimm, Herr Doktor? Ich kann auch nichts sagen. Jedenfalls muss er sofort zur Krankenstation. Oh. Mein Gott, was ist das für ein Tag? Was ist nun schon wieder los, Frau Kallmann? Harry Schlesuk ist geflohen. Auf dem Moped von Axel Rasch aus der Obersekunde. Sagt man, seid ihr heute alle verrückt? Bring Otto bitte zur Krankenstation. Gut, kommen Sie, Herr Doktor. Komm, Otto, Vorsicht. Na, wie fangen wir den Schlesok wieder ein? Der Boss müsste im Wagen hinterher. Es gibt nur eine Straße durch die Halbinsel. Und über Friedrichstadt ist noch keiner hinausgekommen. Gut, Peter, ich rufe sofort an. Herr Kallmann. Ja, was gibt's denn noch, Guido? Ich muss noch was melden. Hat das nicht Zeit? Nein, Herr Kallmann. Es betrifft Harry und Otto. Schon wieder eine neue Schweinerei? Es war kurz nach Ostern, als ich Tagesdienst hatte. Da stiegen die Tertianer unter Harrys Führung unerlaubt im Schuhraum ein. Otto war dabei. Dass der zu Schlesoks Burschen gehört, ist mir neu. Schlesok spielte sich als sein Beschützer auf. Mann, warum haben Sie das nicht damals gemeldet? Jetzt haben wir den Salat. Ja, ich weiß ja, dass ich schuld bin. Ich bin an allem schuld. Sagen Sie mir, was ich tun soll. Was soll ich denn tun? Ja, Guido, das ist eine sehr schlimme Sache. Wir müssen mal darüber reden. Aber erst muss ich wegen Schlesok telefonieren. Jetzt war ich fertig. Genau in dem Augenblick, als ich Otto Lupius fertig gemacht hatte, war ich selber fertig. Ich bin schuld. Ich bin schuld. Ja, Guido. Ich kann dir leider nur wenig helfen. Du hast jetzt genau das gemacht, was du nicht machen wolltest. Du hast versucht, für andere mitzudenken, dich verantwortlich zu fühlen und nicht nur für dich selber da zu sein. Ja, das ist bestimmt besser als deine bisherige Haltung und ich bin froh darüber. Aber leider hast du damit Pech gehabt. Musstest gleich eine Katastrophe erleben. Was kann ich denn nur tun, Herr Kallmann? Wir können gar nichts tun, Guido. Es ist ihm sehr schwer, für andere Menschen Verantwortung zu tragen. Ich bin auch mitschuldig. Sie? Warum sollen Sie denn schuld sein? Guido, auch das Leben im Heim braucht Ordnung, Betrieb, Organisation. Aber ich hatte immer ein schlechtes Gewissen dabei. Ich habe mich immer bemüht, einige Löcher im Zaun zu lassen, damit die Jungen mal ausbrechen können. Weil ohne Freiheit ja keine Selbstverantwortung sein kann. Und wahrscheinlich bin ich zu großzügig gewesen. Sieh mal, in diesen Grenzbereichen, da kann man die Entfernungen leicht unterschätzen. Du hast sie auch unterschätzt. Du warst mit Otto strenger, als er es vertragen konnte. Aber wer kann das vorher wissen? Ich kann nicht alles wiederholen, was Karl bei mir auseinandersetzte. Ich glaube, ich habe es nicht mal richtig begriffen. Vielleicht höchstens nachgefühlt. Ich hatte es ja am eigenen Leibe erfahren. Und Kallmann auch. Jedenfalls ist es ziemlich schmerzhaft, sich so auf der Grenze zwischen Verantwortung und Freiheit zu bewegen. Und dabei sollen die Menschen doch auf dieser Grenze leben. Bitte nehmen Sie es mir nicht übel, Herr Kallmann. Ich weiß, dass ich unverantwortlich dickköpfig war. Aber jetzt ist es bestimmt nicht Dickköpfigkeit, wenn ich sage, ich kann den Kreon nicht spielen. Ich muss die Rolle abgeben, ich kann nicht. Bist du völlig verrückt geworden? Sag mal, hast du den Verstand verloren? So hatte ich Kallmann noch nie gesehen. Plötzlich dreht er sich um, stürzt aus dem Zimmer und wirft die Tür hinter sich zu. Ich war wieder allein. Aber es dauerte nicht lange, nur ein paar Minuten. Da kam Rete. Also, Sie wollen nicht mehr spielen. Das wagen Sie mir jetzt zu sagen. Jetzt, ein paar Tage vor der Aufführung. Sie machen es sich bequem. Sie werfen alles hin und wir können sehen, wie wir fertig werden. Ja, haben Sie denn überhaupt kein Gefühl dafür, dass Sie uns etwas schuldig sind, dass Sie in einer Gemeinschaft leben? Antworten Sie! Ich konnte nicht antworten. Ich war wie gelähmt. Ein entsetzlicher Nachmittag lag vor mir. Keiner kam in meine Bude. Nur ihre Stimmen hörte ich manchmal weit draußen. Nach einer halben Stunde schien der Arzt sich zu verabschieden. Aber niemand kam und erzählte mir, was mit Lupius war. Eine weitere Stunde später brachten sie Schlesok. Ich hatte ein Gefühl, als säße ich in einer Gefängniszelle, in Einzelhaft, und ein neuer würde eingeliefert. Was war sein Verbrechen? Aufruhr. Und was war meins? Eine Drohung, die einen Menschen zum Selbstmord getrieben hatte. Das konnte doch nicht strafbar sein. Ach, viel hinterhältiger war es, als das, was Schlesok gemacht hatte. Viel weniger greifbar, viel gemeiner. Endlich am Abend kam jemand an die Tür. Ich hörte, wie er draußen erst stehen blieb. Dann trat er ein. Es war Kallmann. Guido, nun seien Sie mal vernünftig und hören Sie mir zu. Wir haben lange genug aneinander vorbeigeredet. Das muss ein Ende haben. Ich habe auch Angst vor Ihnen gehabt. Oder glauben Sie, dass Lehrer keine Angst vor ihren Schülern haben? Dann wären Sie ja keine Menschen. Guido, hören Sie zu oder hören Sie nicht zu? Was ist mit Otto Lupius, Herr Kallmann? Was hat der Arzt gesagt? Ist es schlimm? Na, er hat sich ganz gehörig die Magenschleimhaut verätzt und wird sich mindestens nur 8 Tage mit Bauchschmerzen herumquälen. Und hungern muss er außerdem. Aber zum Glück hat Lebensgefahr niemals bestanden. Gott sei Dank. Guido, ich habe mir vorgenommen, dass in diesem Hause Wahrheit und Klarheit herrschen soll. Unter die Affären Schlesok und Lupius wird ein Strich gezogen. Nicht wir werden das tun, nicht die Schule, sondern die Jungen selber. Sie haben es versprochen. Aber das Schwierigste sind vielleicht wir beide. Dein Vater hat mir damals, wie du vermutet hast, über seinen Prozess geschrieben. Ich habe es dir nur nicht zu sagen gewagt, weil du so querköpfig reagiert hast. Sie brauchen mir auch jetzt nichts zu sagen. Er hat dazugehört, er hat mitgemacht, er war einer von den Kreons, ich weiß alles. Die Sache ist viel komplizierter, Guido. Das Gericht hat ihn freigesprochen. Ohne jede Einschränkung. Aber er hat mir einen Brief geschrieben, der mir viel zu denken gegeben hat. So viel wie seit Jahren kein Elternbrief. Willst du ihn lesen? Er drückte mir den Brief in die Hand, drehte sich um und ging. Sehr leise. Meine Augen waren zuerst wie blind, aber dann, als ich las, war es mir auf einmal, als ob ich die Stimme meines Vaters hörte, obwohl ich sie doch schon lange nicht mehr hören wollte. Wenn ich auch freigesprochen bin, sehr geehrter Herr Kallmann, wenn ich auch vor Gericht als unschuldig gelte, gehe ich mit mir selbst ins Gericht, dann weiß ich, es ist nicht mein Verdienst und nicht etwa überlegene Einsicht gewesen, wenn ich damals nicht auch im rechtlichen Sinne schuldig wurde. Ich sage nicht gern, es war bloßer Zufall. Aber ich schäme mich auch, mich frömmer auszudrücken. Ich muss mir heute gestehen, und ich glaube, es wäre besser, wenn die meisten von uns geständig wären, dass ich mit meiner Klugheit und meiner Einsicht die Dinge damals nicht durchschaute. Und dass ich darum mit weniger Glück Entsetzliches hätte auf mich laden können. Wir bilden uns heute ein, Schwarz und Weiß seien so einfach zu unterscheiden gewesen. Und wir hätten sie unterschieden. Hier die Guten und dort die Verbrecher. Ich glaube, dass wir uns jahrelang selber belogen und betrogen haben. Und dass ein solcher Betrug sehr schlimm und sehr gefährlich ist. Am gefährlichsten ist aber, dass wir auch unseren Kindern unsere wirklichen Erfahrungen unterschlagen und dass wir sie falsch unterrichten. Oder tun wir das etwa nicht? Waren wirklich so viele von uns einsichtig, wie sie es heute glauben, gewesen zu sein? So als ob man den Teufel einfach am Pferdefuß erkennen kann. So als ob es überhaupt menschliches Handeln gibt, das seiner selbst sicher ist und nicht in den Irrtum führt. Ich glaube, Herr Kallmann, die einzige Möglichkeit, weniger zu irren, als wir geirrt haben, und darauf käme es doch für unsere Kinder an, wäre, wenn wir aufrichtiger und bescheidener und auch etwas ängstlicher würden. Nicht im Suchen nach der Reife ängstlich, sondern ängstlich im Glauben an unsere vermeintliche Reife. Und nun das Allerschwierigste. Ich kann dies alles meinem Sohn jetzt nicht mehr erklären. Es ist zu spät. Ich habe vor Gericht gestanden und er würde immer denken, ich spreche für mich in eigener Sache. Könnten Sie nicht mit ihm sprechen? Knapp 2 Wochen später spielten wir die Antigone und ich spielte natürlich den Kreon. Die Chöre rissen mich hin und ich vergaß anfangs darüber fast alle meine Sorgen. Morgensonne, himmlischer Schwall, lange schien unserer Siebentorstadt Theben nicht ein so heiteres Licht. Auf einmal schlug goldener Tag strahlend sein Auge auf. Schnell entfloh an der blinkenden Dirke Quelle, huschend die Nacht und der argische Feind mit dem Spiegel. Nun kam gleich mein Auftritt, und nun kamen die Verse, die von alledem handelten, was mich die ganze Zeit so aufgeregt hatte. Ich, Kreon, stand vor den Bürgern meiner Stadt. Ihr, die ihr Laios schon die Treue hieltet, dann Ödipus, der Laios mordete, dann, nach dem Sturz des Ödipus, den Söhnen, die jetzt befleckt vom Bruderblute starben. Nun bin ich Herr des Throns, und ich befehle, er, Polyneikes, liege unbestattet. Dies ist mein Wille, unbeugsam. Nur wer dem Staat stets Demut und Gehorsam zollt, soll das Gesetz genießen und die Ehre. Ist denn der Totendienst nicht Götterwille? Wie, wenn der König Sünde uns befiehlt? Als er kam, da warf er sich Polyneikes im Wirbel der Schlacht hell kreischend. Plötzlich sah ich meinen Vater in der zweiten Reihe neben Kallmann sitzen. genau in dem Augenblick, in dem Doris als Antigone vor mir stand. Befehl und Wort, die ewige, ungeschriebene Satzung zu zerbrechen. Den Ursprung der Gebote, die nicht heute, nein immer gelten, kennt man nicht. Doch möchte ich um Menschenmacht nicht Gottes Macht verletzen, noch Gottes Strafe statt der deinen leiden. Mir war auf einmal, als könnte ich nicht weiter, als würde ich mich selber vernichten, wie Kreon, wenn ich über Antigone das Urteil spräche. Ich wollte mich nicht weiter zum Richter aufwerfen. Immer wieder maßen sich Menschen an, das Gesetz über Menschen sein zu wollen und halten hartnäckig daran fest, wie Kreon. Soll ich zum Lügner werden vor dem Volk? Ich habe sie ertappt und sie verurteilt. Nun muss sie sterben, muss. Nichts schadet mehr als Zügellosigkeit und schlechte Ordnung, die Staaten stürzen, Heere kraftlos machen vorm Feind. Drum Härte, zuchtlos sein ist weibisch. Der Mann bleibt hart und ich war so durcheinander, dass ich nicht mehr wusste, ob ich wirklich noch die Worte meiner Rolle sprach oder ob das alles nur stumm vor sich ging, in meinem Innern. Unten saß Vater, weiter hinten der kleine Otto Lupius und die anderen. Wie sollte ich meinem Vater gegenübertreten? Ich hatte erfahren, dass in jedem Kreon, in jedem Antigone ist und dass es nur darauf ankommt, für wen man sich entscheidet. Die Machthaber aber, die Rechthaber sind, ziehen des Himmels Blitze herab auf ihr Haupt. Lehrt sie nicht Reife des Alters, Demut und Maß und Besinnung. Erst als ich nach dem Schlusschor den Beifall hörte, kam ich wieder zu mir. Dann wusste ich aber auch, dass alles überstanden war. Du warst großartig, Guido. Keine Spur von der Kreon-Sturheit auf den Proben. Herzlichen Glückwunsch, Guido. War fantastisch. War großartig. Mensch, ach, Guido, das hätte ich nie für möglich gehabt. Besuch für dich, Guido. Sag, Guido. Ich danke dir, Junge. Ich hab's ja gefürchtet, Herr Kallmann, dass meine Anwesenheit ihn verwirren würde. Hoffentlich hat's nicht geschadet, dass er immer nur mich anstarrte. Los, Kreon, los, Antigone, auf die Bühne, verbeugen. Vater, ich muss dich um Verzeihung bitten. Ich weiß nicht, ob du spürst, warum. Ich kann's dir nicht erklären. Ich habe zu wenig von dir gehalten und von mir zu viel. Müsste ich dir nicht genau dasselbe sagen, mein Junge? Los, los, Kinder, auf die Bühne. Es war die Reinigung, Herr Jurek. Griechisch Katharsis. Ja, mein Kollege Reth hat recht gehabt. Diese Antigone-Aufführung war nicht nur für die Schüler, lange vor dem Examenstermin ein bedeutender Teil ihrer Reifeprüfung. Aus Anlass des Todes von Hans-Werner Klose, dem Autor hörspieldidaktischer Arbeiten, wiederholten wir dessen Hörspiel »Die Reifeprüfung« aus dem Jahre 1959. Unter der Regie von Egon Monk sprachen Hans Petsch, Otto Lütje, Frauke Grund, Heinz Giese und eine Reihe von Schülern des Nordsee-Gymnasiums in St. Peter-Ording. Meine Damen und Herren, wir senden auf NDR 1 jetzt Nachrichten.